Hallo und herzlich willkommen zum 24. Connencast. Heute geht es um die Frankfurter Buchmesse, auf der wir alle Anwesenden waren. Und mit dabei sind heute Marcel alias Chin. Hallo. Dann ist noch Philipp dabei, wie immer. Hallo. Sarah ist auch mal wieder dabei. Boah, hi. Und Michael ist dabei und nebendran noch Nadja. Hallo. Hallo. Okay, genau so. Also, dann fange ich gleich mal an. Gar keine lange Einleitung. So, wie war es denn für euch? Wie fandet ihr auf der Frankfurter Buchmesse? Das war toll. Ja, ich kann eigentlich nur zustimmen. Also, falls jemand nicht weiß, worum es ging, also im Oktober, am 9. Oktober ist in Frankfurt die Frankfurter Buchmesse, am 10. auch noch, aber wir waren am 9. da. Und da geht es nicht nur um Bücher, sondern da treffen sich auch viele Manga- und Anime-Fans und das haben wir zum Anlass genommen, um da ein Treffen zu machen. Kein offizielles Treffen, aber schon ein großes Treffen. Und da waren dann einige da, die man sonst bloß aus dem Forum kennt oder nur selten sieht eben. Und deswegen haben wir uns da alle mal getroffen und haben dann die ganzen Cosplayer dann angeschaut. Und ja, da gab es nämlich einiges auch zu sehen für den Manga- oder Anime-Fan unter uns. Und jeder von uns ist ja ein Anime- oder Manga-Fan oder beides. Und deswegen, jetzt erzählt mal jeder wegen was. Also wie war, ich nehme mal Marcel, weil der so selten dabei war, beziehungsweise noch nie. Wie fandest du die Frankfurter Buchmesse oder wie erging es dir so? Mir hat es dort auch der Veranstaltung ziemlich gut gefallen, da man halt unter ganz vielen Anime-Fans war und auch viele neue kennengelernt hat, durch das User-Treffen halt. Und wir haben die meisten Fotos gemacht. Ja, ich habe halt die Cosplayer dort fotografiert. Jeden Cosplayer. Wirklich jeden hat er fotografiert. Nicht jeden, halt nur 9 von 10, sage ich mal so. 90%. Nur 100 von 101. Das trifft eher. Vor allem ging er auch immer noch zu den ganzen Cosplayern hin und hat sie gefragt, ob er dann ein Foto von ihnen machen darf. Also. Ja, sozial und Fotografie nicht einfach wie diese alten Opas, die manchmal am Rand standen und dann irgendwelche Frauen fotografiert haben. Das ist halt ziemlich dreist. Was, wo hast du das denn gesehen? Das war aber. Das ist mir auch neu. Da warst du gar nicht dabei, Philipp. Das war am Sonntag, als die eine von Fairy Tail auf dem roten Teppich lag. Ach so. Und daneben war da auch dieser alte Mann und hat die fotografiert. Ah, das habe ich, glaube ich, in den Bildern gesehen. Aber ja, genau, da lag doch die eine. Ihr habt ja auch einen Detective Conan Cosplayer gesehen, oder nicht? Da habe ich auch. Ja, das war nur Kaito Kid, war für DC vertreten und dem sind wir auch hinterhergelaufen. Und auch ziemlich schlecht auch verkleidet, fand ich. Also, ich habe ihn ja auch Auf der Konichi waren einige sehr gute Kaito Kid Cosplays, aber irgendwie ist das auch das einzige Cosplay, was gemacht wird, weil die anderen wird man, ich weiß nicht, vielleicht nicht so gut erkennen oder ist nicht so beliebt und so charakteristisch, die anderen Charaktere. Nicht so was Spezielles und Kaito Kid wird halt das Einzige, was gecosplayt wird und ist auch selten und. Naja, auf dem Japan-Tag 2009 habe ich auch Conan gesehen mit Kaito Kid zusammen. Und der Kaito Kid, der damals war, glaube ich, viel besser als der, den wir jetzt auf der Buchmesse da gesehen haben, fand ich. Also der, naja, besser als gar keiner, sage ich mal so. Ja, aber jetzt geh mal als Con, ja, das ist ja so ein kleiner Steppke und dann verkleide ich mal als der, also bitte schön. Ja, das war auch, glaube ich, ein Kind oder so. Also, sonst würde man ja Shinichi nehmen, das ist dann ja, passt ja ziemlich gut zueinander. Ja, okay, allerdings hat er so komische Haare, die man wieder nicht hinbekommt. Da hast du auch wieder recht. Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich war ja, ich glaube, am wenigsten in Frankfurt von allen, die hier waren, genau. Ich bin nämlich Samstag früh angereist, hatte da meine anfänglichen Probleme. Ich bin in einem falschen Zug gefahren. Aber das hat nur eine Stunde Anreiseprobleme bereitet, weil das war jetzt nicht so drastisch. Und ja. Und auf jeden Fall, als ich dann endlich eingetrudelt bin, Dann, naja, es war ziemlich viel los. Das war, also ich fand es nicht so toll irgendwie, weil das, also die Halle, die war richtig voll. Und du bist auch schwer vorangekommen, weil dann die typischen, weil da immer der Altersdurchschnitt halt relativ hoch ist und dann viele immer mitten im Gang stehen bleiben, irgendwie einen Stand anschauen, der daneben dran ist und sich halt nicht zu dem Stand hinstellen, sondern einfach mitten so rumtrödeln und so weiter. Das kann ich gar nicht haben, wenn es nicht vorwärts geht. Und ja, das hat gedauert, ne? Und dann, ich weiß nicht, wann ich bei euch wann ich euch gefunden habe, das war bestimmt erst um 12 oder sowas. Oder noch später. Und ansonsten, ja, und was auch schlimm war, das klingt zwar jetzt irgendwie klein, so wie eine Kleinigkeit, mit dem Ticket, das man dann gekauft hat, darf man nicht zweimal in die Buchmesse rein. Also man darf nicht nochmal rausgehen und nochmal reingehen mit dem gleichen Ticket, sondern das Ticket ist ungültig, nachdem man das erste Mal rein ist. Und da ist man dann halt aufs Essen und Trinken angewiesen, was dort auf der Buchmesse angeboten wird. Und das ist natürlich preislich der Veranstaltung angepasst, na, alles. Ja, und das Genau nervt halt. wie die ganzen anderen, die Sachen, die man da kaufen konnte, so Manga und Anime technisch, die Figuren und Kissen und was es da alles gab, die waren auch ziemlich teuer, finde ich. Also, wenn Naja. man im Internet guckt, sind die bestimmt alle ein bisschen billiger. Merchandise auf Conventions, glaube ich, ist immer ziemlich teuer. So, boah. Genau, Merchandise, das war das Wort, was mir fehlte, diese Dann habe ich heute mal den guten Wortschatz, okay. Und ja, also dass es so voll war und so weiter, das hat ein bisschen gestört und das halt, ist halt keine Convention und deswegen gibt es halt auch nicht so viel für uns zu sehen. Aber was ein Highlight war, war auf jeden Fall dieser Cosplay Corner, wo eben viele Cosplayer rumgelaufen sind und ich glaube, es waren noch die meisten, die da im Cosplay waren. Und dann eben, das war so ein Bereich nur für die Anime- und Manga-Fans und deswegen fand ich das, also das ist schon sehr gut gelungen, dass man da so einen eigenen Bereich macht. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass die es gerne gefunden haben und so weiter. Und da gar nicht waren. Das ist halt sehr abgeschottet von der anderen Messe. Das haben sie Ja, hätte man hier vielleicht ein extra. bisschen besser ausschildern können oder so. Also. Wir mussten ja auch nachfragen, um den Ort zu finden, wo das stattfindet. Genau. Aber ansonsten. Ja, es ist auch Frankfurter Buchmesse, also es ist ja auch eine der größten Anime- und Manga-Fan-Treffen, wenn man mal zum Beispiel auf Animex schaut. Einer Anime- und Manga-Fan-Community. Da sind ziemlich viele Fans, gehen dahin jedes Jahr und so weiter. Und ich denke mal, das resultiert daraus, dass wahrscheinlich die Frankfurter Buchmesse schon länger existiert, als die ganzen Conventions es tun und wahrscheinlich schon mehr als 10 Jahre oder so existiert und als Treffpunkt benutzt wird. Würde ich Nicht jetzt einfach mal irgendwie sagen. 1970 oder so wurde die gegründet? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe da neulich meine Wikipedia nachgeguckt. Also auf jeden Fall Okay. länger als die ganzen Anime- und Manga-Sachen da. Ja, genau, die Konichi, die würde nächstes Jahr das 10. Mal stattfinden. Und da ist die Frankfurter Buchmesse dann schon der etwas ältere Treffpunkt. Okay, vielleicht noch, wenn Michael oder Sarah oder Nadel noch was zu sagen haben. Weil so hab's ich Ja. gesehen. Ja, also eigentlich kann man da ja gar nichts mehr hinzufügen. Eigentlich wurde ja alles gesagt, also. Also ich kann ja noch mal sagen, ich bin ja um 9:30 da zum Treffpunkt gekommen, wo wir uns eigentlich treffen wollten, weil alle anderen ja schon zusammen da angereist sind. Die haben ja bei Manuel übernachtet. Und dann bin ich da zum Treffen gekommen, aber dann war da gar keiner und dann waren die irgendwie schon in der Hey, Comic-Halle jetzt gib uns nicht die Schuld und dafür. Wir konnten nicht mehr rausgehen, ja? Das ist voll gemein gewesen. Ey, Phil, ich wusste gar nichts, wo wir uns treffen sollten. Das wusste irgendwie nur ja, Marcel. Ja, ich hab das ja in unserem Twitter- und Facebook-Account Da angekündigt. Also da stand hätten auch wir es nur im eigentlich auch. Forum, in Twitter und in Facebook. Also es Ja, tut mir das stand leid, ich wusste überall nicht. eigentlich. Also. Und ihr wart ja auch mehrere da. Wir hatten uns das Ticket gekauft und dann haben die uns doch nicht mal rausgelassen. Das war das Problem. Ja, ich will mich auch gar nicht Phil. beschweren. Also. Tust du Also. aber gerade. Ich wollte nur mal erzählen, wie mein Tag so war, dass ich dann da am Anfang durch die ganzen Hallen da gegangen bin. Erstmal bis. Von 1 bis 6 und dann von 6 wieder zurück zu 3. Und dann war ich eigentlich die ganze Zeit in der dritten Comic-Halle da und dann habt ihr natürlich schon alles angeguckt. So Carlsen und Tokyo Pop und EMA. Ne, EMA war ich glaube ich noch nicht. Aber dann sind wir auch immer am Tokyo Pop-Stand vorbeigelaufen und ich habe das angeblich gar nicht gemerkt, obwohl wir glaube ich gar nicht vorbeigelaufen sind. Sind wir. Oder ich bin wirklich War so der doof und hab's große nicht rote Stand? gemerkt. Ja, auf jeden Fall waren die. Also Philipp, der war nicht zu übersehen. Ich habe die mir auf jeden Fall viel größer vorgestellt, so wenn ich ehrlich bin, dass die da auch alle Manga ausstellen, die die da haben, aber es waren ja irgendwie nur die neuesten und so. Und bei EMA hat mich dann auch sehr enttäuscht, dass sie da nur von Detective Conan Band 67 hatten und das dann gleich 50 Mal gefühlt. Und dann keinen anderen Band mehr, sondern nur den 67., der auch schon seit April oder so draußen ist. Da hätte man sich mal, glaube ich, bisschen mehr eindecken sollen. Und ich glaube, jeder Detective Conan-Fan hat Band 67 schon. Und wenn man mit Detective Conan anfangen will, dann glaube ich bestimmt nicht mit Band 67, sondern mit Band 1 oder so. Also da. Vor allem hatten die bei Egmont ja auch nur so einen ganz kleinen Teil mit Manga und den Rest eigentlich nur mit irgendwelchen anderen Comics, so Lucky Luke und was sie da haben. Haben die das? Sonst war es Carlsen, die haben ja auch ganz viele andere Sachen da ausgestellt. Das Nein, ich Einzige, was. weiß, EMA Ja? hat auf jeden Fall Bibi Blocksberg. Daran kann ich mich erinnern, denn da lief immer Bibi Blocksberg. Wo die Musik da die ganze Zeit lief, dieses Hexenzeug da. Ja, Tokyo Pop war auf jeden Fall sehr mit nur Anime, nur Manga. Da hat mich sehr, sehr gefreut eigentlich, dass sie da. Und vor allem war da auch noch diese Anike Hage, wo ich ja den Manga zu habe, die Wolke. Aber die habe ich ja nicht gesehen, weil wir uns dann irgendwie verloren haben dazwischendrin. Also es war Ich habe ziemlich dir ein Bild von verwirrt. da geschickt. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich hätte sie auch gerne mal live gesehen, aber macht ja nichts. Also. Und dann haben wir auch noch den Zeichner von Nichtlustig von Joshua Sauer, den hätte ich auch gerne noch getroffen, aber. Ich habe, glaube ich, gar keinen gesehen von diesen Leuten da. Naja, macht ja nichts. Solange wir nicht Gosho Aoyama verpasst haben, aber der war ja auch nicht da. Da wären wir, glaube ich, definitiv hingegangen, wenn der da gewesen wäre. Aber aus Japan angereist, hätte er das mit seinem London-Aufenthalt hier verbinden können, aber hat er nicht getan. Naja. War auf jeden Fall immer ziemlich, wie Christian ja schon meinte, dass das immer ziemlich, dass da ziemlich viele Leute waren und man hat sich leicht verloren. Und dann war es auch schwer, sich wiederzufinden, weil es dann auch so laut war und was weiß ich was, da telefonieren war auch kaum möglich. Also, da musste ich auch noch den ganzen Tag mit meinem Plakat da rumlaufen, das ich dann von Christian bekommen habe. Das ist jetzt, hängt jetzt an meiner Wand und ist ziemlich zerknittert, weil wegen Menschenmasse. Meinst auch voll Ja. zerknittert mit dem Poster? Meins geht noch am Sonntag auch die ganze Zeit mit ihrem dummen Plakat in die Höhe rumlaufen musste. Ja, das war ja aber eure eigene Schuld, wenn wir es nicht in der Dings da lasst, wo wir unsere drei Taschen in eine gestopft haben. Sarah, da passt das nicht mehr rein. Dann wäre das ja Ist ja total kaputt okay. gegangen. Vor Dann allem wärst du kaputt deines. bei meinem Poster war auch noch das Problem, dass ich das auf der Rückfahrt, in der Zugrückfahrt, hatte ich einen zu kleinen Koffer mit und dann konnte ich es auch nirgendwo reinpacken. Und dann musste ich es auch noch so nebenbei noch so tragen. 7 Stunden noch. Oh Mann. Ich hatte es auch im ICE die ganze Zeit so. Durch das Poster fanden wir aber Colin Freak und die Freundin von ihr. Ja. Und Ja, Lisa. ich muss es die ganze Zeit halten, weil Wolf mich dazu gezwungen hat. Und dann hält Jin das einmal, oder Marcel das einmal hoch und dann kommen die gleich zu Ja, und uns. schon kam sie. Was Naja, für ein Zufall. ich fand es auf jeden Fall gut, dass wir auch mal andere getroffen haben und nicht die wir eigentlich sowieso schon die ganze Zeit kennen. Hatte ja Marcel auch schon erwähnt. Da kann ich mir nur zustimmen. Also, Zum Beispiel Marcel. ja, Genau, den hatten naja. wir auch noch nicht gesehen. Wir kennen ihn ja aber auch stärker als jetzt Conan Freak, die da neu war. Also, ich auf jeden Fall. Ich schreibe ja fast jeden Tag mit ihm. Also. Ja, ich mit dir auch. Komisch. Naja. Wirklich komisch. War auf jeden Fall toll, die dann noch getroffen zu haben. Und dann, Ja, obwohl vor sich allem ja eine sie hat ja noch zweite. so ein selbstgemaltes Conan-T-Shirt. Also, jetzt Ja, hat das war ja wirklich toll. die Conan-Charaktere so gezeichnet auf ihr T-Shirt gemalt. Und das war echt gut. Muss ich auch sagen. Aber wir wollten auch noch, glaube ich, noch eine zweite Benutzerin treffen, aber die hat irgendwie nicht mit uns abgesprochen und was weiß ich was. Und dann haben wir sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein sie war oder ein er. Also die haben wir auf jeden Fall nicht getroffen. Sehr schade. Das war eine Sie. Sie ist 15 gewesen und kommt aus NRW. Ja, hier, Jin kennt Wenn sich ich aus. richtig informiert bin. Naja, und ich hätte auch gerne noch die Leute, die Moderatoren von Otaku Times getroffen, aber das war Ich dann nicht. in der Masse nicht so möglich. Ich habe ja vorher noch mit denen über Twitter geschrieben und habe gedacht, ich treffe die ja mal ganz locker, weil ich wirklich dachte, es wäre so klein, da irgendwie so eine extra dass man da sich leicht treffen kann, dass so 100 Leute rumlaufen, aber es waren ja wirklich Tausende oder ich weiß nicht, wie viele da drin waren. Das war auf jeden Fall da. Ich will jetzt auch gar nicht vermuten, wie viele Leute da drin waren. Auf jeden Fall waren das erstaunlich viele und so viel hätte ich mir, glaube ich, nie gedacht, dass sie da alle in der Comic-Halle sind. Was wollen die da eigentlich auch? Also, ja, ich glaube, da lohnt sich bald schon eine extra Manga-Halle. Ja, das sind einfach die Bummler, wie ich schon gesagt habe. Die schauen einfach durch die Gänge, die laufen irgendwo rum und wissen gar nicht, was da ist. Schauen sich einfach um und bleiben halt mitten im Gang stehen und gaffen dann durch die Gegend. Ach. Ja, wir waren ja nur, waren ja gezielt nur in der Comic-Halle die ganze Zeit und dann in der Cosplay-Corner oder wie es hieß. Und sonst draußen noch ein bisschen, aber sonst waren wir auch, glaube ich, in keinem anderen Dings. Ja, doch, wir sind Sonntag noch in Pavillon. die anderen Hallen gegangen. Ja, und die anderen Hallen waren eigentlich viel leerer als diese Comic-Halle da, weil da war irgendwie gar nichts los. Was ist Naja, denn das an? lag. Okay, das lag wahrscheinlich auch daran, dass. Also in der Comic-Halle war ja nicht nur Comics, war ja auch. Ganz vorne war ja auch. Keine Ahnung, was da alles war, Langenscheid und sowas. Duden und Langenscheid. Ja! Hey, das ist richtig für Deutsch, ja! Besuchermagnet. Mann, aber immerhin, auch die waren ja noch Nee, andere Verlege. also ich glaube, es liegt an der guten Erreichbarkeit dieser Halle, weil wenn man mal sieht, die Lage von der Halle, die liegt da mitten an diesem Platz da dran und so weiter. Und also wir konnten sie fast nicht verfehlen, wie ich gekommen bin. Dann sind wir mit diesem komischen Shuttlebus und es war dann echt voll gut zu erreichen und so weiter. Da frage ich mich aber auch, warum die das so zentral gelegt haben, ob das jetzt so wirklich, dass sie vorher schon wussten, dass es Besuchermagnet wird, oder einfach, weil da so wenig sein würden und dann haben sie es einfach mal in die Mitte gepackt, damit dann noch irgendwelche überhaupt kommen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen, dass sie vorher damit gerechnet haben, dass da so viele in der Comic-Halle sind. Also, ich persönlich hätte da nicht mit gerechnet und geplant. Und was ich noch, das Gelände von der Frankfurter Buchmesse, also ist mir zumindest aufgefallen, das ist richtig groß und das ist echt cool gemacht eigentlich. Das sind viele Hallen, es ist auch viel Gelände außen und das Wetter war gut. Und also ich persönlich fand das Gelände echt der Hammer und hätte mir eigentlich gehofft, dass da vielleicht mal der an der Convention oder Gamescom oder sowas dort wäre. Das wäre halt richtig cool mal gewesen, sowas. Weil Also, das Gelände ist hammermäßig. mir wurde ja erzählt, ich bin ja mit meinem Onkel da gewesen, der wohnt hier in Darmstadt und kennt sich da auch ziemlich gut aus. Und der hat mir dann erzählt, dass das sind ja die Messehallen so generell und da ist auch die IAA, Internationale Automobilausstellung. Und dann hat der Mercedes, glaube ich, schon fast das ganze Gebiet irgendwie immer gemietet und baut dann noch extra Rolltreppen ein und sowas und was weiß ich. Also, ich glaube, diese Messehallen sind schon ziemlich beliebt und Das ist ja. echt cool, das Frankfurter Gelände. Buchmesse. Ja, kann ich auch nichts gegen sagen. Also, vor allem auch noch, dass die Dings da, Pavillon oder Halle da so zentral lag. Das war perfekt, eigentlich. Hat doch jemand was dazu zu sagen? Stille. Nö, also ich habe alles erzählt. Michael, wie fandest du es, weil du hast dir noch gar nichts gesagt. Ja gut, also mir gefallen ja eigentlich nicht wirklich so Bücher und so, aber ich fand es trotzdem richtig interessant, da mal zu sehen. Dann wegen den Figuren da. Ja, vor allem wegen den Anime-Figuren und Kuscheltieren und was es da nicht noch alles für Accessoires gab, die man da kaufen konnte. Aber nein, ich fand es wirklich mal interessant, so auf der Büchermesse zu sehen, was für einen Andrang überhaupt Animes, also Mangas und überhaupt so zu haben. Und das fand ich richtig interessant, also ich hätte es mir nicht so spannend vorgestellt. Ja, ich kann auch nochmal erwähnen, also Manuel hat sich ja auch gleich noch so eine Conan-Figur gekauft, so ein Plüschi, so einen kleinen, für 20 Euro, glaube ich, oder wie viel immer der gekostet hat. 25. 25 sogar. Oh, da höre ich gleich erst Einsprüche hier. Ich war ja nicht da, als er den gekauft hat und hatte auch noch solche, ich habe auch noch solchen, so eine Anstecknadel gekauft, oder wie man das nennt, so ein, ach, wie heißen die denn? Pin. Ja, solche, Button. ja, Button, genau. So, den habe ich mir noch gekauft und Manuel hat auch einen. Und ja, Detective Conan-mäßig war da eigentlich sonst auch nicht so viel, wo wir jetzt hier im Doch, eine Conan-Cast Kette. sind. Was? Eine Kette. Ach ja, die Kette, die hat Nadja sicher Ja, gekauft. ja, oder zum Beispiel, es gab ja auch noch eine Halle, die sechste Halle mit den internationalen Ausstellern und da im Japan-Bereich, da war auch voll viele japanische Bände von Detective Conan und Sonderbände und so. Da war man die voll der kaufen süße können? kleine Schlüsselanhänger von Kaito Kid. Nee, hätten wir leider nicht kaufen können. Manu hat's Ach so, versucht. ich war auch in der Comic-Halle von hinten, wollten mir der Manga kaufen, japanische, aber die wollten ihn auch nicht freigeben und dann Ich hätte sonst alles Die Aussteller verschenken, aber am Sonntag Mangas, also Ich weiß, japanische das hat mir direkt. mein Onkel auch erzählt, leider. Ja, Naja. wir haben uns auch welche abgeholt. Ah, gemein. Ich weiß gar nicht, wo mein Name-Manga hier ist, keine Ahnung. Ja, das sind halt dann irgendwelche Unbekannten oder sowas, die nicht gehen. Naja, wenn man früh da ist, kann man bestimmt auch welche guten bekommen. Also denke ich mir mal, wenn die dann anfangen zu verschenken, dann ist ja noch freie Auswahl in etwa. Naja, aber die Ja, Schlange, die man, war sehr also. lange. Man musste Also. sich das schon direkt anstellen, wenn man Ganz diese, ehrlich, morgens gleich Karten schon. da bekommt. Naja, man geht ja nicht hin, um da irgendwie eins, zwei Manga-Bände abzuräumen. Also sehe ich nicht so. Da sind die Anfahrtkosten und die Eintrittskosten und so viel zu hoch dafür, um dann sich Ja, auf sowas jeden Fall. anzuschauen. Na, Hauptsache ich hab's mein Death Note. Das kann ich euch alle umbringen. Ja, Naja. zum Glück war es nicht ganz so schlimm wie die Konichi von dem Kommerz und so her, dass da richtig nur verkauft wurde, weil also ich fand jetzt, da war viel mehr Programm oder und so weiter. Oder was wir auch gesehen haben, genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Da wurde ja der beste Manga 2010 gekürt und ich sag schon mal vorweg, es ist nicht Naruto One und das fand ich schon mal allein gut. Das war Ich ziemlich auch. schade, weil Naruto war ja auch zur Auswahl unter den besten vier, die Ruhe, da Naruto-Fan. ausstellten. Echt mal Ruhe. Du bist im Und falschen Forum. jedenfalls, Naruto war bestimmt auf Platz 2, ganz knapp hinter dem ersten. Naja, also wenn man das sieht, was da für andere Mangas waren, das waren ja zwei Unbekannte, die wir gar nicht gekannt haben. Dann war noch Zelda dabei und eben Naruto. Und ich fand jetzt die anderen beiden nicht als Konkurrenz zu sehen zwischen gegen Jetzt dürfen die Naruto Zuhörer mal und raten, wer Zelda. gewonnen hat. Ja, Hahaha. ja, auf jeden Fall. Ich bin Man sah froh eigentlich gewesen. auch. Ich habe mich richtig gefreut, dass dann Zelda es gewonnen ist, weil das muss ja nicht sein, dass da Naruto Jetzt hast du es gewinnt. verraten! Wie konntest du nur? Oh Das Mann, war ein ey, fetter das Spoiler Spoiler. eigentlich auch die Beliebtheit von Naruto an den ganzen Cosplayern. Die meisten waren von Naruto. Also jeder Dritte war eigentlich von Naruto. Und sonst haben die anderen Anime sich so abgewechselt. Fairy Tail war ganz wenig vertreten und sonst Conan noch One auch. Piece. Also der Ruffy, den konnte man eigentlich im Meter einmal sehen. Ja, aber zum Beispiel, das ist aber überall so übrigens mit Naruto. Also die sind echt überall diese Naruto-Cosplayer vor allem. Aber die Qualität dieser Cosplays ist meistens immer nicht so toll. Also fast alle haben diesen komischen Mantel. Ich weiß nicht, dieser mit den Wolken drauf. Ich weiß nicht, wie der heißt. Naja, die sind alle von einer Organisation, die Akatsuki heißt. Und die Ja, tragen genau. halt schwarze Mäntel mit roten Wolken. Und Ja, von genau, denen die gibt es gibt's halt an jeder 10 Convention zu Mitglieder. kaufen. Hallo, ja, wir wollten über die Frankfurter Buchmesse reden, nicht über Naruto, ja? Stopp! Also, Wir Conan wollten über Part, Cosplay ja, reden. bitte. Ja, und was ich auch schlecht fand, also früher war es ja immer so, dass die Cosplayer irgendwie gratis Eintritt hatten oder so weiter in der Frankfurter Buchmesse. Und dieses Jahr war das nicht so, also das ist zum Beispiel schon mal eigentlich ein Schritt dagegen. Oder ich weiß nicht, man will halt die paar Euro Naja, machen. wer sich verkleiden will, der macht das auch trotzdem noch. Das ist ja wie bei der Anime Copyright Allianz mit der DVD, dass sie das ja jetzt nicht mehr machen. Also, Was wenn ist sich das jemand jetzt für ein verkleiden will. Vergleich? Den kann ich jetzt mal gar Das nicht frage ich mich folgen. jetzt auch. Wieso? Der ist doch gut. Okay, vielleicht hinkt der ein bisschen. Schweifen wieder vom Thema ab. Aber wer sich verkleiden will, der macht's auf jeden Fall noch. Also, ich sehe nicht, das ist eigentlich mehr so, dass es, ja, vom Fanherzen auskommen und nicht wegen freien Eintritt. Ich kann mich auch verkleiden, weil ich dann da frei reinkomme. Also das ist aber nicht der Sinn der Sache, sondern weil man dann auch. Nee, aber. Ich finde schon, das ist ein echt, eigentlich schon als Cosplayer, du hast auch, steckst Aufwand in der Kostüm und so weiter rein und du definierst damit ein Stück weit die Messe und schaffst da ein bestimmtes Feeling und bist eigentlich auch eine, ist eigentlich auch eine Sehenswürdigkeit für die, die kommen auf die Messe. Die in Zivil kommen zumindest. Naja, in gewisser Weise ist es schon ein Schritt Und dagegen, aber. dadurch schafft es eigentlich für die Messe einen Mehrwert und ich finde eigentlich, dass es eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn die da nicht kommen. Aber ich denke mal, das ist auch ein Schritt gegen diese Billig-Cosplays, dass du dir dann irgendwie einen Ruffy-Hut aufsteckst und ein bisschen und dir vielleicht noch ein anderes T-Shirt anziehst und dann hier sagst, du bist ein Cosplayer. Und gegen sowas ist es halt, weil das sieht man immer öfter, dass es halt viele Cosplayer gibt, die relativ. Ich weiß nicht, zum Beispiel einen L in Turnschuhen haben wir gesehen, ich weiß nicht, der läuft ja eigentlich nur barfuß rum. Ja, gegen sowas ist es halt wahrscheinlich gedacht und ja, da kann man fast nichts dagegen sagen. Und ich denke mal, Hat jetzt noch irgendwas hinzuzufügen, weil sonst beenden wir den Kampf. Naja, Nein. eigentlich nur noch Naruto FTW. So, das war's. Klappe halten! Halt die Klappe, schneide dich raus. Juhu! Nein, lass es drin. Nein, das wird rausgeschnitten! Ausschneiden. Okay, Entschuldigung, wir sind 4 gegen dann. 1, das klappt nicht. 5 mit Nadja. Nein, Philipp ist auf meiner Seite. Und Nein, Philipp ist nicht auf meiner nein. Seite. So, zählen jetzt. dreifach. Los, Christian, beende den Cast. Okay, das für heute, weil das Ende gerade ein bisschen in einem Chaos, weil die Naruto-Fraktion in der Minderheit ist und die trotzdem die Mehrheit sein möchte. Und dann beende ich den Cast und dann hören wir uns wieder nächste Woche und das Thema von da steht, glaube ich, noch gar nicht fest, aber ihr seid hoffentlich wieder dabei. Und dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.